Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch. Und dazu begrüßt die Ulrike Timm. Schönen guten Morgen. Der Name Mehmet Daimergüler ist Ihnen vielleicht schon begegnet, wenn Sie den NSU-Prozess verfolgen. Er vertritt dort Opferfamilien als Nebenkläger. Einige Jahre hat er auch Politik gemacht, kam für die FDP bis in den Bundesvorstand, galt als Shootingstar. Für viele ist Mehmet Daimergüler aber so etwas wie ein Vorzeigemigrant, erfolgreicher deutscher Rechtsanwalt aus türkischer Familie. Geht doch. Für ihn selber aber ist Deutschland nach wie vor eine schwierige Heimat. Warum ist er mit Mitte 40 geboren und studiert in Deutschland, aufgewachsen in einem Dorf im Siegerland, wo er sich wie nirgends sonst bis heute zu Hause fühlt? Warum ist Mehmet Daimergüler überhaupt noch Migrant? In den USA etwa würde das niemand so sehen oder darüber groß diskutieren. Ihm passiert das aber bis heute. Auch darüber wollen wir gleich sprechen. Mehmet Daimergüler ist heute unser Gast. Unser Gast, der Rechtsanwalt Mehmet Daimergüler, ist vielen bekannt geworden, weil er als Nebenkläger im NSU-Prozess zwei Familien von Opfern von Ermordeten vertritt. Aber in 47 Lebensjahren haben Mehmet Daimergüler natürlich noch viele andere Dinge beschäftigt und geprägt, durch die sich wie ein roter Faden die Erfahrung zieht, es ist nicht einfach. Manchmal ist es sogar verdammt schwer, in Deutschland als Kind türkischer Eltern geboren, aufgewachsen und auch noch erfolgreich zu sein. Übers Nachdenken darüber ist Mehmet Daimergüler zum Buchautor geworden. Kein schönes Land in dieser Zeit heißen seine sehr persönlichen Reflexionen, die zugleich klar übers nur Persönliche hinausweisen. Herr Daimergüler, ganz herzlich willkommen bei uns. Grüße Sie. Vielen Dank, guten Morgen. Das Buch hat ganz viele Töne, wütende, traurige, auch fröhliche, stolze, sehr vielstimmig. Auf einiges kommen wir da sicher noch. Es ist zwei Menschen gewidmet, ihrer Mutter und ihrem Großneffen. Der kleine Großneffe ist 6 und wird das lang noch nicht lesen. Warum widmen Sie ihm jetzt schon ein Buch? Ich finde, die Zeit vergeht so schnell. Meine Mutter ist in dieses Land gekommen vor über 50 Jahren. Und irgendwann wird mein Großneffe sich vielleicht fragen, wie war das früher? Wie waren die Umstände, unter denen die Uroma und der Großonkel, nämlich ich, gelebt haben? Und ich glaube, dass das eine spannende Zeit ist. Ich wollte auch mit diesem Buch meiner Mutter und der ganzen Generation von migrantischen Frauen auch ein Stück weit ein Denkmal setzen. Weil diese Frauen ja doch sehr viel auf sich genommen haben. Sie haben die Heimat verlassen. Mein Vater war damals so ein bisschen ängstlich, er hat sich nicht so richtig getraut. Also meine Mutter ist ganz allein nach Deutschland gekommen. Und ich glaube, dass diese Frauen, dass man sich ihrer erinnert, sie haben das verdient. Und ihre Mutter gehört noch zu der Generation, nächstes Jahr geht sie wieder nach Hause in die Türkei. Und die noch gar nicht absehen konnte, dass ein ganzes Leben die nachfolgenden Generationen hier bleiben werden. Ich glaube, dieser Spruch, wenn wir wieder in der Türkei sind, kriegst du ein Fahrrad, Mehmet. Mit dem sind sie richtig groß geworden, oder? Ja, das war schon ein wechselseitiger Selbstbetrug. Ja. Beide Seiten haben ja geglaubt, das ist so ein vorübergehendes Geschäft. Meine Eltern gingen lange Zeit davon aus, ja, wir sparen hier, wir arbeiten hart, wir sparen ein bisschen Geld zusammen, kaufen uns ein Häuschen und fahren dann wieder zurück. Und auch die deutsche Seite, die deutsche Politik ging davon aus, dass die Gastarbeiter eben Gäste sind, die dann bald wieder gehen. Und dieser Selbstbetrug hat dazu geführt, dass man halt sich nicht so richtig aufeinander eingelassen hat. Also aus dem nächstes Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, ist ein halbes Jahrhundert geworden. Und Sie sind 1968 hier geboren und Ihre Eltern 5 Jahre vorher gekommen. Also Sie sind hier zu Hause aufgewachsen. Kein schönes Land. Der Titel ist einem Volkslied entlehnt, kein schöner Land in dieser Zeit. Haben Sie das gesungen als kleiner Junge in Eisenfeld-Niederschelden? Ja, wir haben das sehr gesungen. Wir haben das in der Grundschule gelernt und ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals in der Grundschule lernten wir noch die ganzen Volkslieder und von allen Volksliedern war das mein Lieblingslied. Es ist ein schönes Lied, es hat ein sehr schöner Text. Es ist beschreibt einen eigentlich eine idyllische Heimat, die eben geschützt und beschützt ist. Das hat mir sehr gut gefallen und gefällt mir immer noch gut. Ein Dorf im Siegerland, man hört es Ihnen immer noch an, am R, das kommt aus dem Siegerland, dass Sie dort zu Hause sind. Anfang der 1970er, ein Junge, der dort zur Schule geht, in Deutschland geboren, aus türkischer Familie. Wie war das für Sie? Ja, wir waren ja die einzige türkischstämmige Familie weit und breit. In Niederschelden steht ein Stahlwerk von Krupp Stahl. Da hatte mein Vater gearbeitet. Und die Strukturen damals waren ganz klar. Bei mir in der Klasse gab es 30 Schüler, geburtenstarke Jahrgänge. Ich war der einzige türkischstämmige. Aber was uns verband war, dass wir alle Kinder von Arbeitern waren. Es war ein Junge, Christian, dessen Vater Arzt war. Aber alle anderen waren Arbeiter. Und das war eigentlich sozusagen das bestimmende Element für unsere Zukunft. Für den Lehrer war vollkommen klar, dass die Kinder von Arbeitern auch Arbeiter werden. Und es war vollkommen klar, dass egal wie gut oder schlecht man in der Schule ist, man auf jeden Fall auf der Hauptschule landet. Aber Sie waren auch ganz klar für die Lehrer, für die Mitschüler, für die Eltern, Sie waren der Türke. Auch wenn Sie genauso gut Deutsch sprachen wie alle anderen, wenn nicht besser. Ja, also im Siegerland ist es schon so, dass man 2, 3, 4 Generationen dort gelebt haben muss, bevor man als Einheimischer möglicherweise betrachtet wird. Na klar, also wenn man da gerade erst zugezogen ist, ist man da insbesondere der Türke, der Ausländer. Ich habe nicht so viele schlechte Erfahrungen dort gemacht. Also klar, macht man halt schon Ausgrenzungserfahrungen, aber die Dorfgemeinschaft ist doch schon eine Gemeinschaft. Und wir hatten eine ältere Dame bei uns im Haus, eine Witwe, Oma Philippine. Also ohne diese Frau wäre mein Leben sicherlich anders verlaufen. Sie hat sich für uns eingesetzt, sie hat uns bei den Hausaufgaben geholfen. Meine Eltern waren immer dafür, dass ihre Kinder, alle Kinder, eine gute Ausbildung bekommen und hoffentlich studieren. Aber in dem Maße, wie sie uns das wünschten, war gleichzeitig klar, dass sie uns nicht helfen konnten, weil meine Eltern sprachen kein Deutsch. Sie konnten uns nicht bei den Hausaufgaben helfen. Sie konnten nicht mit dem Lehrer sprechen, wenn es Probleme gab. Sie konnten nicht sagen, die und jene Schule ist gut oder schlecht. Und da sprang eben Oma Philippine ein. Und ohne diese Frau wäre ich jetzt sicherlich nicht in Berlin. Und alles, was ich habe und alles, was ich bin, verdanke ich diesem Land. Ja. Ich verdanke das Oma Philippine und meiner Familie. Und Oma Philippine ist in der Schule auch mal vorstellig geworden, als Mehmet mit den guten Noten, der aber nichts mehr gesagt hat, dann ja auf die Sonderschule, glaube ich, sogar sollte. Da hat ein Lehrer irgendwie sie gar nicht gesehen und Oma Philippine ist vorstellig geworden und hat gesagt, hey, du machst da hier gerade was falsch. Ja, es war eine Woche nach der Einschulung. Der Lehrer las alle Namen vor und mein zweiter Vorname ist Gürcan. Und das war in seinen Unterlagen geschrieben mit UE. Also las er Guerkan vor, statt Gürcan. Und niemand in der Familie nannte mich Gürcan und ich fühlte mich nicht angesprochen. Weil jeder, der seinen Namen hört, sollte aufstehen. Und plötzlich stand er hinter mir und gab mir eine Kopfnuss und sagte, Kerl, du stehst auf, wenn ich deinen Namen rufe. Und dann hatte ich halt eine Woche lang so eine Angst vor ihm, dass ich keinen Mucks mehr gesagt habe. Und dann gab er mir ein Schreiben mit, das ich meinen Eltern gab. Da stand halt drin, dass ich auf die Sonderschule gehen sollte. Und wir verstanden das halt alle nicht. Aber selbst wenn wir es verstanden hätten, meine Eltern hätten gesagt, naja, das ist halt der Lehrer, der hat ja studiert, der weiß schon Bescheid. Das wäre dann akzeptiert worden. Aber Oma Philippine sah das dann und machte einen Rabatz und sagt, dieser Junge ist ganz normal, der ist vielleicht ein bisschen schüchtern. Und dann durfte ich auf der Grundschule bleiben. Und das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Moment in meinem Leben gewesen. Weil einmal auf der Sonderschule, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, von dort aus noch irgendetwas hinzukriegen. Aber ich muss auch sagen, das war die einzige schlechte Erfahrung, die ich mit einem Lehrer gemacht habe. Mhm. Gott sei Dank. Danach hatte ich wirklich auf der Hauptschule, ich war dann auf der Hauptschule, dann auf der Realschule, dann auf dem Gymnasium, immer Lehrer, zu denen ich noch heute Kontakt habe und denen ich unendlich dankbar bin. Sie sind ein vorwärtsstrebender Mensch. Sie haben gegen Widerstände Abitur gemacht, eben über diesen komplizierten Weg, Hauptschule, Realschule. Sie haben dann, glaube ich, sogar Abi als einziger in Deutsch mit 1 abgeschlossen, wegen einer Interpretation von Goethes Werther, also die Lehrerin so beeindruckt hat. Sie haben studiert, später nochmal in Harvard und Yale studiert. Begabung, Wille, Oma Philippine im Rücken und dazu noch sowas wie, ich zeig's Ihnen. Kann das sein? Ja, ich hatte als Kind immer das Gefühl, dass ich was werden will. Ja, und ich wusste nicht, was ich werden will, aber ich wusste, dass ich nicht das Leben führen wollte, das meine Eltern führen müssen. Ja, mein Vater hat in der Fabrik gearbeitet, bis er mit Anfang 50 tot umgefallen ist. Und meine Mutter hat halt auch in der Fabrik gearbeitet, dann hat sie Toiletten geputzt und all solche Sachen. Ja. Und ich hatte das diffuse Gefühl, du musst was machen. Ja, aber ich wusste nicht, wohin. Und es fehlte uns damals ja auch an Vorbildern. Wir hatten damals keine türkischstämmigen Ingenieure oder Ärzte oder Anwälte. Das gab es einfach nicht. Aber ich wollte vorankommen. Nicht wissen, in welche Richtung, aber vorankommen. Vielleicht haben Sie Mehmet Daimergüler mal im Fernsehen gesehen. Ende der 1990er gehörte er zum Bundesvorstand der FDP, galt als hoffnungsvoller Politik-Youngster, als Traumbeispiel aus der Integrationsfibel des Bundesinnenministeriums, und dann war er plötzlich weg. Über beides möchte ich gern mit Ihnen sprechen, Herr Daimergüler. Als junger Student haben Sie im Bundestagsbüro von Gerhard Baum angeheuert. Was zog den Jurastudenten in die Politik? Da waren Sie ganz jung. Ich könnte jetzt sagen, ich war jung und brauchte das Geld. Und es wäre doch nicht mal gelogen, denn tatsächlich. Geht auch einfacher. Denn tatsächlich, ich brauchte das Geld, weil ich hatte gerade angefangen zu studieren. Ich hatte in den Monaten vor dem Abi zwar schon gearbeitet und ein bisschen Geld gespart, aber ich brauchte einen Job. Und ich bin damals nach Bonn gegangen und da habe ich mich einfach bei dem Abgeordneten beworben, den ich schon immer bewundert hatte. Gerhard Baum stand für mich für ein Gesellschaftsbild, das offen war, weltoffen war. Er war für mich ein mutiger Mann. Er ist damals nach Stammheim gefahren und hat sich mit den RAF-Terroristen getroffen, um eine friedliche Lösung zu finden. Und ich war überglücklich, als ich einen Brief bekam und sagte, ja, kommt mal vorbei. Und dann hatte ich einen Job im Bundestag. Das war für mich was ganz Großartiges. Und ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Ihre Themen in der Politik ergaben sich von Anfang an aus Ihrer eigenen Biografie, wie man mit seinen vielen Teilidentitäten als Deutsch-Türke, Türkisch-Deutscher ringt, wie es ist, das zu sein, wie man seinen Platz findet in diesem Land. Konnte die FDP damit was anfangen? Ja und nein. Also die FDP hat eine Programmatik, die eigentlich dafür geschaffen ist, solche Themen zu gestalten. Ja, sie setzt auf den Einzelnen, sie sagt, dass eben das Individuelle zählt, dass die Persönlichkeit zählt, dass jede Persönlichkeit auch gleichwertig ist. Aber leider ist auch so, gerade unter der Westerwelle FDP, dass da eine ganze Menge Verbalerotik dabei war. Das heißt, man hat ein tolles Programm, für das Leute wie Cornelia Schmalz-Jakobsen standen, die ich sehr, sehr geschätzt habe, ja. Aber ein Programm, das in der Realität keine Rolle spielte, weil in der Realität es eben wichtig war, wie der Steuersatz aussieht, ja. Und die tollste Programmatik hilft nicht, wenn am Ende es doch nur darum geht, den Spitzensteuersatz zu senken. Und das war dann halt schon enttäuschend. Und Gerhard Baum, Burkhard Hirsch, Leuthäuser Schnarrenberger, die hatten andere Politikschwerpunkte als das bestmögliche Funktionieren von Unternehmen und Unternehmern in dieser Zeit, Ende der 90er. Ja, diese Leute waren schon die FDP, die ich gern gehabt hätte, aber das waren immer Leute, die sich rechtfertigen mussten in der Partei, ja, die den halben Tag damit beschäftigt waren, ihre Daseinsberechtigung zu beweisen. Es ist kein Zufall, dass die größten Erfolge dieses Trios, das Sie gerade genannt haben, nicht auf Parteitagen zu finden war, sondern vor dem Bundesverfassungsgericht, wo die drei praktisch als Privatpersonen geklagt hatten. Sei es gegen den großen Lauschangriff, sei es bei der Vorratsdatenspeicherung. Und ich hätte schon gern in einer Partei diese Erfolge in der Partei gesehen. Aber die Parteiführung, nochmal, das muss man dann auch leider sagen, unter Westerwelle, denen waren diese Themen eben nie wichtig. Wir springen nochmal zurück zu dem jungen Jurastudenten, der sich wie eine ganze Menge Studenten gedacht hat, wenn ich arbeite, dann würde ich gerne was tun, was mir entspricht, und frage mal bei einem Bundestagsabgeordneten nach, ob er was für mich hat. Sie gingen gleich zu Gerhard Baum und er hat Sie eingeladen. Warum? Warum ist die Wahl auf Sie gefallen? Wie sind Sie sich begegnet? Ich glaube, dass da jede Menge, ja, man kann es provokant sagen, positive Diskriminierung im Spiel war. Positive Diskriminierung? Ja. Also er fand den Namen spannend? Ich glaube, er fand die Biografie spannend, weil ich ja dann doch die Möglichkeit hatte, über bestimmte Themen aus eigener Erfahrung zu sprechen. Ja? Das Thema Migration, das Thema Gastarbeiter, wie gehen wir mit diesen Themen um? Wir vergessen sehr schnell, dass wir heute bei allen Problemen sehr viel weiter sind als noch vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren haben weite Teile der Politik, gerade in der Union, ja bestritten, dass wir überhaupt ein Einwanderungsland sind. Damals war das noch ein ketzerischer Gedanke, wenn man das als Koalitionsabgeordneter sagte. Baum sagte das damals. Und ich glaube, dass ein Peter Müller den Job so nicht bekommen hätte. Mhm. Sie müssen aber auch eine ganze Menge Ehrgeiz gehabt haben. Es blieb nicht beim Büro von Gerhard Baum, wo man dann als Student erstmal anfängt, hier zuarbeitet, da zuarbeitet, Artikel raussucht, ein bisschen Post beantwortet und solche Dinge. Sie haben richtig Karriere gemacht. Ohne Ehrgeiz landet man nicht im Bundesvorstand einer Partei wie Sie. Was hat Sie angetrieben? Meine Erfahrung war ja, dass meine Eltern nie die Möglichkeit hatten, in diesem Land zu leben, das ja unsere Heimat geworden war, und sich einzubringen. Und meine Eltern standen stellvertretend für eine ganze Generation von Menschen, die nach Deutschland kommen und nicht mitwirken können an der Demokratie. Und ich glaube, dass eine Demokratie keine zweitklassigen Bürger kennen kann. Und ich wollte meinen Beitrag dazu leisten, dass diese Menschen eine Stimme in der Politik bekommen. Eine Stimme, die ihre Perspektive darstellt. Ja? Mhm. Ich glaube, dass eine Demokratie nur dann funktioniert, wenn Menschen bereit sind, sich einzubringen. Und ich wollte mich einbringen. Und die FDP war damals meine Heimat. Aber irgendwas muss in Ihnen mächtig geknabbert haben, Herr Daimler-Güler, denn der Bundesvorstand Daimler-Güler ging dann nochmal in die USA, um internationale Beziehungen zu studieren, war also dann letztlich weg. Harvard und Yale, renommierte Unis. Dann kamen sie wieder und traten aus. Was ist da passiert? Naja, Sie haben das jetzt in einem Satz gesagt, dazwischen lagen 5 bis 10 Jahre. Das waren 5 bis 10 Jahre, wo man sich fremd geworden ist, die Partei und ich. Ja, ich habe mich entfremdet. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich in einer inneren Immigration bin. Ich habe damals einen engen Kontakt zu Guido Westerwelle gehabt, den ich als Menschen heute noch immer sehr schätze. Aber der als Politiker mir solche Sachen sagte wie, jetzt hör auf mit diesen Loser-Themen. Und Loser-Themen waren Themen wie Einwanderung, wie das Asylrecht, wie die Frage, wie gehen wir mit Minderheiten um. Und für mich sind das keine Loser-Themen. Für mich sind das die zentralen Themen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Das sehen wir heute ja auch sehr, sehr stark. Ja. Und das hat mich schon persönlich verletzt und politisch desillusioniert. Und irgendwann kam ich zum Schluss, erstens, das ist nicht deine politische Heimat mehr. Und zweitens, du kannst auch nicht Politik. Es gibt Leute, die können Politik besser. Leute wie Daniel Bahr, wie Philipp Rösler. Ja. Das sind Vollblutpolitiker. Ich war nur einer, der Politik gespielt hat, offensichtlich. 2008 war das, als Sie konsequenten Strich drunter gemacht haben für sich. Das ist 7 Jahre her. Wie schauen Sie denn heute auf den Politiker, der Sie ja doch eine lange Zeit überzeugt waren? Wie gucken Sie den heute an? Ich glaube, das war eine wichtige und gute Erfahrung. Ich habe viel gelernt damals. Ja? Ich bereue das überhaupt nicht, dass ich da mich engagiert habe. Ich hätte mir selber im Rückblick mehr Erfolg gewünscht, also in der Sache mehr Erfolg. Mhm. Aber in manchen Themen im Leben gelingt es mir schon ganz gut, auch innerlich abzuschließen. Und ich habe mit diesem Thema abgeschlossen. Sorry, meine pure Neugier. Wenn man über Jahre mit diesen Leuten, mit diesen hohen Tieren in der Politik jeden Tag zu tun hat, auf dem Flur sie trifft, einen Kaffee trinkt, joggen geht, kochen geht. Und 2008 sagt man, ich höre damit auf. Hört man dann wieder was voneinander oder ist das dann aus und vorbei und Schluss? Ja, von manchen hört man, von manchen hört man nicht mehr. Das ist so, hängt ein bisschen von den Persönlichkeitsstrukturen ab. Baum, Kirsch, das sind meine ehemaligen Chefs, mit denen habe ich einen engen Kontakt nach wie vor. Sabine Leutert-Schnabel sehe ich manchmal. Aber ich glaube, dass dieses Abrupte wichtig war und das auch richtig war. Ich war ein kalter Entzug und ich glaube, ich brauchte einen kalten Entzug. Ich glaube, sonst lässt man nicht so richtig los. Morgen Abend fliegt unser Gast Mehmet Daimler-Güler wieder nach München. Der NSU-Prozess geht weiter. 224 Verhandlungstage gab es schon. Ein Jahr Verhandlungen sind jetzt schon vorausgeplant. In mühseligster Puzzlearbeit versucht die Bundesanwaltschaft Beate Zschäpe nachzuweisen, dass sie an den Morden ihrer NSU-Komplizen tatsächlich beteiligt war. Das ist der zentrale Aspekt des NSU-Prozesses. Es gibt noch viele andere, die sich daran knüpfen. Und Herr Daimler-Güler vertritt 2 Familien von Mordopfern mit insgesamt 7 Mandaten. Sie haben vorher als Wirtschaftsanwalt vor allem mittelständische Unternehmen betreut. Wie sind Sie zu diesem Mandat überhaupt gekommen? Meine erste Mandantin, sie ist die Tochter eines der NSU-Opfer, hatte mein Buch gelesen. Und in meinem Buch, Kein schönes Land, da geht es ja sehr, sehr stark um Fragen der Identität, der Heimat, der Ausgrenzung, der Ausgrenzungserfahrung. Und sie hatte das Gefühl, dass ich ein Anwalt bin, der ohne viele Worte verstehen würde, was in ihr und ihrer Familie vorgeht. Und sie fragte mich damals, ich habe mir das lange überlegt und habe dann zugesagt, weil ich glaube, dass diese Menschen ja lang genug allein gelassen wurden und dass auch ich sie ja allein gelassen hatte, dass auch ich einer der Bürger war, die damals weggeschaut haben und gesagt, so getan haben, hatten, als hätten sie nichts mit den sogenannten Dönermorden zu tun. Mhm. Ich glaube, viele erinnern sich noch an den wirklich eindrucksvollen Auftritt von Semja Simcik vor dem Deutschen Bundestag, als sie nochmal deutlich gemacht hat, können Sie sich vorstellen, wie das ist, wenn der Vater ermordet wird und über Jahre geht die Polizei ganz selbstverständlich davon aus, das muss Drogenmilieu gewesen sein, das muss kriminelles Milieu gewesen sein und ja, es war so ein unterschwelliges von, naja, wenn jemand da drin steckt, dann kann er schon mal erschossen werden und später kam dann raus, dass es Morde aus dem aus der Nazi-Ecke waren und sie hat da nochmal wirklich für alle sehr deutlich gemacht, wie sie das beschäftigt hat, wie sich das anfühlt über viele Jahre. Was ist denn für ihre Mandanten im NSU-Prozess das entscheidend Wichtige? Also entscheidend wichtig für meine Mandantschaft ist nicht die Bestrafung oder die Höhe der Bestrafung. Also meine Mandantschaft will keine Vergeltung. Ja, meine Mandantschaft sind überwiegend Frauen und ich habe einen heiden Respekt vor diesen Frauen, wenn sie im Gerichtssaal neben mir sitzen. Ja, und ich sehe, dass unterm Tisch ihre Hand zittert, aber sie ganz ruhig sind. Und sie sitzen ja im Abstand von 2-3 Metern zu Frau Tschepe und den anderen Angeklagten. Das ist ja ein wahnsinnig kleiner Saal, der sieht im Fernsehen größer aus. Was meine Mandanten wirklich wollen, ja, ist verstehen, warum musste unser Vater sterben? Warum haben sie unseren Mann erschossen? Warum lebt mein Bruder nicht mehr? Das sind ganz, ganz fundamentale Fragen. Und auf diese Fragen haben wir bislang keine Antworten. Wir wissen nicht, warum der NSU genau eben diese Opfer ausgesucht hat. Wir wissen nicht, wer ihnen dabei geholfen hat. Und das führt eben zu den offenen Fragen in diesem Prozess. Ich glaube, dass am Ende Frau Tschepe und die anderen Angeklagten verurteilt werden. Aber wesentliche Fragen sind offen. Und da sind vor allem zwei Komplexe. Einmal die Frage nach lokalen Helfershelfern. Wir müssen davon ausgehen, dass an den meisten oder allen Tatorten es lokale Helfershelfer gab. Und die andere Frage ist die Frage nach der Rolle von Verfassungsschutzbehörden, die Rolle von V-Leuten. Diese beiden Komplexe sind nicht beantwortet, auch deswegen nicht, weil die Bundesanwaltschaft an der Beantwortung dieser Fragen offensichtlich kein Interesse hat. Das ist ein Vorwurf, den Sie erheben. Es gäbe auch sowas wie institutionellen Rassismus. Was meinen Sie genau damit? Wir haben ja 9 migrantische Opfer und die Polizeibeamtin Frau Kiesewetter. Bei den 9 migrantischen Opfern waren verschiedene Polizeidienststellen in ganz Deutschland befasst. Von Hamburg über Rostock, über Kassel, Dortmund, Köln bis München und Nürnberg. Und wir sehen an allen Tatorten das gleiche Handlungsmuster. Also wenn ganz unabhängige Polizeidienststellen immer nach dem gleichen Muster handeln, das lautet, wir nehmen Hinweise auf 2 Fahrradfahrer, die nordeuropäisch aussahen, nicht ernst, aber wir beschuldigen, ohne dass es irgendwelche Hinweise darauf gab, die Opfer Teil der organisierten Kriminalität gewesen zu sein. Wir werfen den Opfern vor, dass sie Teil der Drogenmafia waren. Wir werfen den Opfern vor, dass sie selber die Tat provoziert haben. Dann müssen wir nicht mehr von Pannen sprechen, sondern von einem systematischen Problem. Mhm. Und wenn migrantische Opfer nicht Opfer sein dürfen, weil sie migrantisch sind, dann müssen wir auch über institutionellen Rassismus nachdenken. Und es gibt eine operative Fallanalyse aus dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg vom Januar 2007. Da steht ganz unverblümt, alle Opfer waren Teil der organisierten Kriminalität, obwohl es dafür keine Hinweise gibt. Und da steht der Satz, da in unserer Kultur die Tötung eines Menschen mit einem hohen Tabu belegt ist, ist daher davon abzuleiten, dass die Täter hinsichtlich ihrer Normenordnung von weit außerhalb stammen. Punkt. Das bedeutet nichts anderes als, bei uns Deutschen ist das Töten ein Tabu, deswegen müssen die Täter ein Ausländer sein. Und wenn das kein Rassismus ist, dann muss ich sagen, dann gibt es keinen Rassismus mehr. Das Schwierige ist natürlich auch, dass Sie damit letztlich gesellschaftliche Themen ansprechen, die eine ganze Gesellschaft klären muss. Und die Frage ist, kann ein Prozess, in dem es ja in erster Linie, Sie sind Jurist, darum geht, einer Frau eine Täterschaft nachzuweisen, darauf wird es ankommen, nachzuweisen, was schwer genug ist, kann ein Prozess das, was Sie sich wünschen, leisten? Also die vornehmste Aufgabe eines Strafprozesses ist die Wiederherstellung des Rechtsfriedens. Und das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt gesagt, dass die Aufklärung, die materielle Aufklärung des Geschehenen, die zentrale Aufgabe eines Strafprozesses ist, nicht das Urteil. Und zur Aufklärung gehört eben auch die Aufklärung der Umstände, die dazu geführt haben, dass Menschen sterben mussten. Natürlich gehört das dazu. Natürlich müssen diese Fragen im Gerichtssaal gestellt werden. Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass beim Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Bundestag es häufig die Situation gab, dass da ein Abgeordneter sagte, nein, nein, diese Frage gehört nicht hierher, das gehört in ein Strafverfahren. Und jetzt in München höre ich immer wieder, ja, das gehört nicht hierher, das gehört in einen Untersuchungsausschuss. Ja, was denn nun? Das zu trennen ist wahrscheinlich wirklich eine Riesenaufgabe und wahnsinnig schwer. Nun stehen Sie ja als Jurist auch in dieser Gemengelage mittendrin. Sie müssen Ihren Mandanten wahrscheinlich oft genug erklären, warum die Themen, die Sie selber bewegen, jetzt gerade nicht verhandelt werden. Sie wissen darum, wie schwer es sein wird, Frau Zschäpe wirklich nachzuweisen, juristisch nachzuweisen, dass sie beteiligt war. Wenn ich Sie hier erzählen höre und Sie dabei sehe, habe ich den Eindruck, dieser Prozess ist ein 24-Stunden-Job für Sie. Ist das so? Ja, also ich gehe mit den Eindrücken und den Bildern vom Verfahren ins Bett und ich wache mit denen auf. Ja, natürlich. Es ist kein Verfahren wie jedes andere. Es ist ein Verfahren, das wichtig ist für unser Land. Und ich glaube, dass das Gericht, der Senat, die Richter, was die Vertrauensbildung angeht, einen guten Job machen. Das aber muss man. Was? Ja, der Richter, der das alles in der Hand hält, wirklich bewundernswert gelassen. Das ist ja gelassen. Ja, der ist alles Mögliche. Der das schafft. Also gelassen ist er nicht, ja. Ja. Aber er macht schon einen guten Job und er schafft Vertrauen. Mhm. Und das ist halt für uns alle wichtig, aber es ist für mich auch persönlich wichtig, weil die Ermordeten, ja, die passen vom Profil auch auf mich. Ja, ich hätte genauso gut einer der Opfer sein können oder mein türkischer Cousin oder mein türkischer Nachbar. Es betrifft mich wahrscheinlich in besonderer Weise. Was hat dieses gute Jahr, wie das inzwischen läuft, der NSU-Prozess in München, was hat das mit Ihrem Leben gemacht, das ja vorher das eines Wirtschaftsanwalts in Berlin war? Also Sie waren von solchen Themen, Sie haben es auch selber gesagt, Sie waren von solchen Themen sehr weit weg, sind sogar so weit gegangen zu sagen, Sie haben ja auch zugeguckt. Und was hat das mit Ihrem eigenen Leben gemacht? Es hat einiges geändert. Also ich bin aus dieser Kanzlei raus. Weil, in der Sie gearbeitet haben? Ja, man fand es dort nicht so toll, dass ich diesen Nazi-Kram mache. Ich habe meine Wohnung gewechselt, weil ich irgendwann Drohbriefe bekam, unter der Tür zugeschoben, ohne Briefmarke. Und ich finde das schon ein bisschen bedenklich, wenn sich jemand diese Mühe macht, meine Adresse rauszufinden und vorbeizuschauen. Ich möchte auch nicht leichtsinnig sein. Mhm. Auf der anderen Seite, ich habe das Gefühl, dass ich beruflich zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich etwas Sinnvolles mache, dass ich wirklich Menschen helfe. Und ich mache das gerne. Ich mache das wirklich gerne. Ich jammere da auch nicht. Ich glaube, das ist wichtig. Und wenn man Jura studiert, es geht ja nicht nur darum, dass man mit Paragraphen hantiert, sondern bei Jura geht es immer um Recht und bei Recht geht es immer um Gerechtigkeit. Und das ist eine wichtige und auch eine erfüllende Aufgabe. Ich bin gerne Anwalt. Es gibt eine Anekdote im Leben unseres Gastes Mehmet Damer-Güler, die wie kaum eine andere beschreibt, wie es ist, als fremd wahrgenommen zu werden. Bei einem internationalen Kongress wurde er dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan vorgestellt und der meinte, das Englisch von Herrn Damer-Güler sei ja fantastisch, aber an seinem Türkisch sollte er doch ein bisschen was tun. Und Sie haben damals geantwortet, für einen Deutschen fänden Sie Ihr Türkisch gar nicht so schlecht. Toller Konter. Was erzählt uns das über Sie? Ja, erstens, dass mein Türkisch wirklich nicht so gut ist. Ich sollte was dran arbeiten. Aber es ist halt so, ich habe eben einen ziemlich bunten Hintergrund. Ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern kommen aus der Türkei, meine Großeltern sind bosnische Einwanderer in die Türkei, väterseits sind sie Araber. Bei mir in der Familie wird Deutsch, Türkisch, Arabisch, Bosnisch gesprochen. Und ich habe das lange Zeit als Problem empfunden. Ja? Ich wollte eigentlich als Kind, als Jugendlicher nicht anders sein. Ich wollte so sein wie alle anderen. Und heute bin ich heilfroh, dass ich so einen bunten Hintergrund habe. Es macht mir das berufliche Leben sehr viel einfacher. Ich habe viel in den USA, viel in Afrika zu tun beruflich. Und es ist, finde ich, ein Stück persönlicher Reichtum, den ich hege und pflege. Und die Türkei selber als Land, ja, wenn ich in Istanbul lande, es ist nie das gleiche Gefühl, wie wenn ich in New York oder in London lande. Es ist ein Stück Heimat. Und ich habe vor 4 Monaten meine Mutter zu Grabe getragen in Istanbul. Und eines Tages hoffe ich, auch dort zu liegen. Ich möchte dort beerdigt werden, wo auch meine Familie ist. Meine Heimat ist Neuschwanstein. In Deutschland bin ich zu Hause. Aber die Türkei, das ist auch zu Hause. Mhm. Höre ich daraus, Sie haben aus vielen Problemen, die sich aus den Konstellationen ergaben, sowas wie einen inneren Schatz gemacht? Es war schon immer ein innerer Schatz, aber ich brauchte eine Zeit, um das zu realisieren. Ja, ich finde das, eine schöne Sache, wenn man eben diese Vielfalt auch in der persönlichen Familie haben kann. Und ich sehe ja auch meine Familie in Deutschland. Ja, mein Neffe ist mit einer Deutschen verheiratet, meine ältere Schwester ist mit einem Polen liiert. Meine Nichte hat den schönen türkischen Nachnamen Otto, also überhaupt nicht türkisch, sondern deutsch. Ich finde, das ist eine gute Sache. Und an Istanbul, ich liebe eben das Kosmopolitische sehr statt. Mhm. Ja, wenn man abends da im Restaurant sitzt, lernt man Menschen kennenlernen aus Beirut, aus Tel Aviv, aus den USA, aus Kasachstan. Und das mag ich sehr gerne. Was denkt denn jemand wie Mehmet Damagüler über die geschraubte Formulierung Deutscher mit Migrationshintergrund? Ja, das ist schon so ein ganz technischer Begriff. Man weiß halt nie so genau, was man sagen soll. Ja? Ich spreche mittlerweile auch mal von Bio-Deutschen, wenn ich jemanden meine, der sozusagen richtig deutsch ist. Ich finde es irgendwie ein blöder Begriff, Deutsche mit Migrationshintergrund, aber was Schlaueres ist mir selber auch noch nicht eingefallen. Mhm. Trotzdem, auch wenn Sie einen Schatz daraus genommen haben, wird zum Beispiel in Ihrem Buch Kein schönes Land immer wieder deutlich, wie oft Sie die und wir Deutsche in irgendeinem Zusammenhang als Abgrenzung hören, auch Sie selber noch im Sprachgebrauch. Haben Sie da nicht manchmal das Gefühl, Sie müssen immer den gleichen Stein nochmal wuchten, wenn Sie so stellvertretend für eine ganze Generation immer noch für einige der Türke sind, der irgendwann deutsch geworden ist und jetzt ist er ein Deutscher mit Migrationshintergrund und also es ist ja doch eine merkwürdige Gemengelage bis heute. So klingt es zumindest in dem, was Sie geschrieben haben. Vielleicht ist es heute auch ein bisschen anders. Nein, das ist durchaus so, aber ich versuche gelassener zu werden, ja, und viele meinen es auch gar nicht böse. Viele wollen ja wirklich wissen, wer ich bin, wenn sie fragen, wo kommst du her? Und wenn ich sage, aus Siegen und die dann nachfragen, wo kommst du wirklich her? Es ist häufig so, dass die neugierig sind und dann versuche ich auch eben diese Neugier zu befriedigen. Ich finde es nur dann blöd, wenn mir jemand sagt, du als Türke kannst da nicht mitreden oder geh doch zurück in deine Heimat. Und mit Heimat meinen sie dann die Türkei und nicht das Siegerland, wo ich herkomme. Das finde ich dann schon so ziemlich blöd. Aber nochmal, ich habe das Gefühl, dass ich heute ja mit mehr Gelassenheit damit umgehe. Mhm. Und dass ich weiß auch, dass ich manchmal, wenn Menschen das vielleicht gar nicht so böse meinen, ich ungerecht reagiere, ja, weil ich das dann als Angriff empfinde, die Frage, wo kommst du her, wer bist du, ja, obwohl es gar nicht als Angriff gemeint ist. Und ich versuche da wirklich selber an mir selber zu arbeiten, was ich auch tun muss, ja. Mhm. Ja, und ich finde, jedes Mal, wenn ich richtig sauer bin auf dieses Land, ja, so richtig sauer bin, wenn ich sehe, dass in diese Pegida-Demonstranten, wenn ich dann richtig sauer bin, sehe ich dann im Fernsehen Bilder von hilfsbereiten Dresdnern, die zum Flüchtlingsheim fahren und den Kindern dort Spielzeug bringen. Und dann bin ich versöhnt. Dann bin ich mit diesem Land versöhnt, dann bin ich mit mir selber versöhnt und denke mir, doch, dieses Land, das hat was. Mhm. Hat es für Sie, andersrum, Sie haben auch in den USA gelebt, die ja von Natur aus ein Melting Pot sind, wo es aber gleichzeitig gerade in diesem Jahr offenen Rassismus gibt. Eine Zeit lang haben Sie überlegt, ob Sie da wieder eine Weile leben wollen. Hat sich das erledigt? Also das, was Sie jetzt beschreiben? Ich bin wirklich gerne in Amerika. Ich mag die Amerikaner, es ist ein sehr offenes Volk. Aber am Ende des Tages bin ich Europäer. Ja? Also es gibt Dinge in den USA, die mir halt da nicht so gefallen. eben auch die Idee vom Tellerwäscher-Millionär, dass es jeder schaffen kann. Dieses nicht anerkennen wollen, dass Menschen einfach strukturell schwächer sind und dass man diesen Menschen mehr helfen muss. Ich finde das, was wir an Sozialstaat haben, ja, das Gefühl, den Schwächeren helfen zu müssen, ich finde, das ist typisch deutsch oder typisch europäisch und das ist was Gutes. Und diese europäische Haltung, ja, dieses Füreinander-Dasein, dieses Miteinander, das mag ich. Und wenn ich in Amerika bin, dann merke ich erst, wie sehr ich Europäer bin und ich bin gern Europäer. Herr Daimler-Güler, wissen Sie was? Ich glaube, Oma Philippine hat gemeinsam mit den Gaben, die in Ihnen angelegt waren, einen guten Grund gelegt. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch hier im Studio. Mehmet Daimler-Güler war das. Herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Morgen ist die Geigerin Caroline Wittmann unser Gast, die sich sehr für zeitgenössische Musik begeistert. Hier im Programm von Deutschlandradio Kultur gleich die Nachrichten, dann die Lesart. Ich bin Ulrike Timm und sage für heute Tschüss.